Kundgabe 5115. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.04.1951. Glaubenskampf. Erfüllung der Verheißungen. Ihr werdet euch behaupten müssen, auch der Welt gegenüber, die sich gegen euch stellen und euch verfolgen wird. Dann ist die Kampfzeit angebrochen, die ich euch angekündigt habe und die auch die letzte Phase einleitet vor dem Ende. Es wird euch auch weltlich keine Hilfe geleistet werden, denn die euch helfen wollten, sind zu schwach, die Stärkeren aber sind gegen euch. Dennoch habt ihr einen Schutz, auf den ihr euch wohl verlassen könnet. Denn ich selbst bin bei euch und gebe euch Kraft, durchzuhalten in schwerstem Kampf. Wer mich nur rufet, der wird auch meine Gegenwart erfahren, denn ich verlasse die Meinen nicht. Ich lasse es wohl zu, dass sich die Menschen kämpfend gegenüberstehen. Es muss dieser letzte Glaubenskampf offensichtlich sein, weil sich die Geister scheiden sollen, weil eine Trennung stattfinden muss zwischen denen, die mir, und denen, die dem Gegner angehören. Es müssen sich auch noch die Letzten entscheiden, die vor einem offenen Bekenntnis bisher sich scheuten aus Glaubensschwäche oder Furcht. Diese nun sollen sich an der Glaubensstärke der Meinen aufrichten, wenn sie nicht gänzlich abfallen um irdischen Vorteiles willen, den die Meinen hingeben müssen um ihres Glaubens willen. Es wird eine Entscheidung sein, die nur das Seelenleben des Einzelnen betrifft, doch darum bedeutsam, weil der Entscheid sich auswirkt, auch auf das irdische Leben und darum viele Menschen scheitern werden. Denn wer die Welt noch zu hoch stellt, wer das irdische Leben lieb hat, wer dem körperlichen Wohlbehagen noch zu viel Beachtung schenkt, der wird schlecht bestehen können, weil alles von ihm gefordert wird, will er nicht den Glauben an mich und mein Erlösungswerk hingeben. Viele werden abfallen vom Glauben, weil sie sich öffentlich bekennen müssen für mich. Wer aber die Wahrheit hat, wer in der Erkenntnis vorgeschritten ist, wer durch ein Liebeleben auch meine Kraft in sich hat, der wird mir treu bleiben bis zum Ende. Er wird freien Mutes sich für mich bekennen. Er wird reden für mich und auch noch zu überzeugen vermögen, die schwachgläubig sind, doch guten Willens. Und trotz größter irdischer Drangsal von Seiten der Feinde wird er die Not nicht so spüren, weil ich ihm beistehe und ihn versehen werde mit allem, was er benötigt für Leib und Seele. Wer voll auf mich vertraut, dem werden die Maßnahmen der Feinde nichts anhaben können. Denn was ihm von diesen genommen wird, das gebe ich ihm zurück in anderer Form. Doch immer so, dass er leben wird so lange, wie ich ihn noch benötige auf dieser Erde. Und meine kleine Schar soll bis zuletzt ein Zeugnis geben vom Reich Gottes und seiner Macht. Und meine Verheißungen sollen sich erfüllen, dass ein starker Glaube alles vermag und dass den Meinen gegeben wird, was sie erbitten in diesem Glauben. Der Kampf wird hart werden, aber doch überstanden werden von den Meinen, denn diese haben einen Heerführer zur Seite, der jeden Feind besiegen wird. Und wer seinem Lager angehört, wird als Sieger hervorgehen und keinen Feind mehr zu fürchten brauchen, so das Ende gekommen ist, der Tag des Gerichtes, der endgültig scheidet die Gerechten von den Ungerechten, die Guten von den Bösen, die Meinen von den Anhängern des Satans. Der Tag, da jedem vergolten wird nach seinen Werken. Amen.